Lässt man den Markt also arbeiten, so erreicht er das, was die Sozialisten nur versprechen: abnehmende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen. Er muss dafür keinen Gerechtigkeitsbegriff benutzen oder überdehnen. Der Markt bringt das Einkommen zu dem, der etwas anbietet, was andere brauchen. Das Einkommen des Einzelnen ist damit das Ergebnis der Nutzenmaximierung der anderen und daher gerecht. Ungerecht hingegen ist es, dem, der leistet, im Namen einer nur vermeintlichen, erfundenen Gerechtigkeit, durch Einkommensgleichheit den Lohn seiner Mühe zu stehlen. Legende Nummer 7. Die Marktwirtschaft ist schuld an der Klimakatastrophe, wahlweise an allen Umweltproblemen, an denen der Planet krankt. Um es gleich vorweg zu sagen: Umweltprobleme sind real. Die Umwelt zu schützen ist ein gutes Anliegen, weil wir alle in ihr leben. Und es ist selbstverständlich, dass der Schutz unserer Lebensgrundlagen eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt wirtschaften und Wohlstand schaffen können. Es ist jedoch falsch, dass die Marktwirtschaft schuld sei an realen oder oftmals auch nur wahrgenommen oder maßlos übertrieben dargestellten Umweltproblemen, an denen der Planet krankt. Dieses Vorurteil speist sich aus der scheinbaren Gleichzeitigkeit von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung in der Vergangenheit. Seit den späten 70er Jahren ist jedoch auch diese Beobachtung obsolet. Dennoch stelle ich folgende Behauptungen auf und werde sie in der Folge auch begründen. Erstens: Die größten Umweltschäden entstehen nicht durch den Markt, sondern durch den Mangel an Markt. Zweitens, die Marktwirtschaft ist die einzige Ordnung, die Wohlstand und Umweltschutz gleichzeitig erreichen kann. Drittens, die von den Linken und Grünen angestrebte ökosozialistische Planwirtschaft wird den Wohlstand zerstören und dabei der Umwelt noch zusätzlichen Schaden zufügen. Warum gibt es Umweltzerstörung und Raubbau an natürlichen Ressourcen? Die Antwort darauf ist verblüffend einfach: weil es einen Anreiz für den Menschen gibt, es zu tun. Wie sieht so ein Anreiz aus? Wie wir bereits gesehen haben, ist der Egoismus auch ein Teil der menschlichen Natur. Er ist uns durch hunderte Millionen Jahre Evolution fest einprogrammiert. Wenn wir vor die Wahl gestellt werden, etwas für unseren Essenskonsum zu verbrauchen, das uns gehört, und als Alternative ein kaltes Buffet winkt, dann entscheiden wir uns in aller Regel für das Letztere. Das führt dazu, dass das Buffet ganz schnell abgeräumt wird. Nirgends wird so gedrängelt wie an der Freibiertheke. In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ist das Phänomen als die Tragik der Allmende bekannt. Wenn es in einer Region landwirtschaftliches Privateigentum gibt und zugleich bestimmte Felder für die Allgemeinheit zur Nutzung freigegeben sind, also die sogenannte Allmende, dann kann man regelmäßig beobachten, dass diese öffentlichen Grundstücke total übernutzt, überweidet und bis auf den letzten Strunk abgewirtschaftet werden. Sie gehören allen, damit gehören sie niemandem. Was einem nicht gehört, das pflegt der egoistische Mensch nicht, sondern er beutet es aus.